Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Nachdem es gestern leider aus persönlichen Gründen keine Folge geben konnte, gibt es heute am Dienstag, den 19. Juli natürlich wieder eine Folge. Ich bin unterwegs und nehme diese Folge mit der Auphonic App und dem Headset vom iPhone auf. Ich hoffe, der Klang ist gut. Allerdings habe ich ja persönlich schon selber gerade mit dem Mikrofon vom Headset durchaus gute Erfahrungen gemacht. Es geht um eine eine Android-App natürlich, die ich auf dem HTC 10 getestet habe, die durchaus allerdings wahrscheinlich auch auf anderen Geräten laufen sollte. Sie heißt D-Day Geschichte, hat bei 106 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,3 Sternen, ist 2,8 Megabyte groß, aktuelle Versionsnummer 1.2 und erforderliche Android-Version ist 2.3 oder höher. Die Beschreibung. Der Ausdruck D-Day bezeichnet im Englischen den Stichtag militärischer Operationen. Ein vergleichbarer deutscher Ausdruck ist Tag X, ein französisches Jour J. In vielen Sprachen steht der Ausdruck heute speziell für den 6. Juni 1944 als Beginn der Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Ja, und genau darum kümmert sich die App tatsächlich, die der Geschichte. Wie gesagt, gratis ist sie übrigens. Ihr habt erstmal verschiedene Sprachen. Zum Beispiel irgendwie, ich glaube, Englisch ist dabei, Französisch ist dabei, Deutsch auf jeden Fall auch. Und dort habt ihr erstmal Operation Neptune, dann habt ihr noch Hintergrundinformationen, dann untergeordnete Operationen, Ausführung der Operationen so, und am Ende des Tages. Also inklusive, die wirken wie historische Bilder, inklusive Bildern, Informationen über den D-Day. Das Ganze wirkt ein bisschen so, als wenn es eigentlich nur Zugriff nimmt auf Wikipedia. Ich mag mich da täuschen, aber das muss ja durchaus auch nichts Schlimmes sein, falls es wirklich so ist. Ihr habt da einen kleinen groben Überblick über den D-Day und man kann sich das mal angucken, muss es aber auch auf jeden Fall, nicht unbedingt. Ob Download-Empfehlung oder nicht, das kann ich ganz schwer sagen. Schaut es euch einfach an, es ist ja gratis. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.